Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax, von Radio Lotte und vom FSK. Herzlich willkommen zur September-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. In Weimar findet zurzeit eine Veranstaltungsreihe statt, eine Veranstaltungsreihe, die den Titel trägt Kunst, Spektakel und Revolution. Genauer, es ist der sechste Teil dieser Veranstaltungsreihe, die mittlerweile als Veranstaltungsformat seit 2009 in der ACC-Galerie Weimar stattfindet. Der Untertitel des diesjährigen Programms lautet Eine Romanze mit der Revolution. So lautet auch die aktuelle Ausstellung der ACC-Galerie Weimar. Und natürlich wird hier, wie vielerorts, ein Bezug zur 100. Jährung der Oktoberrevolution hergestellt. Kunst, Spektakel und Revolution findet aber auch jenseits dieser Jubiläen statt und beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik, durchaus selbst in revolutionärer Absicht. Am Freitag, den 15. September, vor wenigen Tagen, hat also der sechste Teil dieser Veranstaltungsreihe begonnen. Auftakt war eine Filmvorführung. Gezeigt wurde der Film Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes von Julian Radlmeier. Vor dieser Vorführung hat Jakob Heiner einige Worte zu diesem Film gesagt. Und ich habe diese Veranstaltung zum Anlass genommen, um Jakob Heiner am nächsten Tag zu treffen und ihn in ein Gespräch darüber zu verwickeln, wie man eigentlich dazu kommt, über Revolution nachzudenken. Dieses Gespräch hört ihr in der kommenden Stunde. Jakob Heiner ist zurzeit Redakteur der Zeitschrift Theater der Zeit. Er schreibt außerdem für zahlreiche linke bis linksradikale Zeitschriften. Und wie aus dem Gespräch hervorgehen wird, der Moderator dieser Sendung ist mit Jakob Heiner freundschaftlich verbunden. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Ja, ich sitze zusammen mit Jakob Heiner einen Tag nach der Eröffnungsveranstaltung von Kunst, Spektakel und Revolution im ACC in Weimar. Und wir haben gestern zusammen einen Film geschaut, Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes von Julian Radlmeier. Und es gab da eine Szene, die ich, glaube ich, ja, bezeichnend finde für unsere Zeit, in der wir leben und für den Zustand, der irgendwie kennzeichnend ist für die ganze Situation, nämlich, dass man quasi eine Situation hat, wo es verschiedene Arbeiter gibt auf einer Apfelplantage, eine bunt zusammengewürfelte Belegschaft, die ja aus ganz unterschiedlichen Leuten besteht und die ja sich untereinander eigentlich nicht so richtig grün werden. Und dann gibt es einen Moment, wo durch Zufall die Chefin der Apfelplantage auf einen Rechen tritt und quasi dann tot umfällt. Und das ist der Moment, wo dann auf einmal bestimmte Ideen aufploppen und die Belegschaft sich überlegt, könnten wir den Betrieb nicht selbst organisiert weiterführen? Und auf einmal sozusagen verschiedene Kommunismuskonzepte miteinander oder gegeneinander diskutiert werden. Und das finde ich deswegen bezeichnend, weil letztlich ja sozusagen die Hoffnung, dass es sowas geben könnte wie Kommunismus, die entspringt nicht der eigenen Aktivität oder dem, was man selber zustande kriegt, sondern dem Zufall oder dem Missgeschick des Chefs quasi. Das ist die einzige Situation, in der sowas irgendwie wie eine Revolte oder sowas wie ein Kommunismus vorstellbar wird. Und ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen übertragbar ist auf politische Sozialisation in dem Sinne, dass es kein Klassensegment gibt oder kein bestimmtes Milieu, wo ja sozusagen Bedingungen einer Politisierung kollektiv da sind, sondern dass so Politisierungserfahrungen eher aus der zufälligen individuellen Biografie entspringen. Und das finde ich aber trotzdem reizvoll, dann trotzdem zu gucken, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass man sich politisiert hat, was sind die Bedingungen dafür, dass man selber politisch geworden ist und über diese Gesellschaft kritisch nachdenkt. Genau, das würde ich dich halt irgendwie fragen, ob es irgendwie, wenn du darüber nachdenkst, ob es in deinem Leben irgendwie Momente oder Ereignisse oder Zusammenhänge gibt, wo du sagst, da hast du dich politisiert, da hast du angefangen halt irgendwie ja eine Gesellschaftskritik zu entwickeln und so einen Weg weiterzugehen irgendwie. Ja, das ist sehr interessant, dass du genau diese Szene aus dem Film erwähnst, denn sie charakterisiert tatsächlich unsere Zeit ganz gut und das kann ich auch mit meinen eigenen Politisierungserfahrungen tatsächlich zusammenbringen. Denn was wir in dem Film sehen, ist ja wirklich ein bunter Haufen, wie Marx einmal das Proletariat nannte. Und genau dieser bunte Haufen ist heute eigentlich aktueller denn je. Denn was vorbei ist, zumindest für den Moment, ist die Zeit der organisierten Arbeiterklasse, wie wir sie im Grunde genommen aus dem fordistischen Fabrikzeitalter kennen, also die Idee einer organisierten Kaderpartei, wie sie Lenin dann entwickelt, oder einer sozialdemokratischen Massenpartei, wie sie quasi vom Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich der vorherrschende Typus war. Und was wir also feststellen können, ist, dass es keine Übereinstimmung gibt von Proletariat und Arbeiterklasse, sondern das sind zwei Dinge, und die Arbeiterklasse als quasi eben ein Klassensegment des Proletariats als bestorganisierter Teil war sicherlich für einen großen Teil der Geschichte des 20. Jahrhunderts und Ende des 19. Jahrhunderts ganz entscheidend, aber quasi mit dem Schritt aus den fordistischen Gesellschaften heraus, also auch mit der Veränderung der kapitalistischen Produktionsweise selbst, der mikroelektronischen Revolution, der Verwissenschaftlichung der Produktion, hat sich das verändert. Also die Arbeiterklasse hat quasi ihre Vormachtstellung innerhalb des Proletariats verloren, und jetzt gibt es wieder den bunten Haufen aus, naja, also all das, was auch so kleinbürgerliche, lumpenproletarische etc. Formen betrifft. Und das, was quasi ein Zeichen wie unserer Zeit ist, habe ich selber quasi erlebt als eine bestimmte Form von Politisierung. Und zwar in der Schulzeit. Da gab es auch einen bunten Haufen, das erstmal natürlich Leute, die so nicht reingepasst haben, quasi in Schule, in irgendwie Anforderungen, die gestellt wurden. Das hat vielleicht auch noch was mit so quasi jugendlicher Aufmüpfigkeit generell zu tun, aber es hatte auch eben schon einen Überschuss, und quasi dieser bunte Haufen sammelte sich ja dann auch in einem bunten Haus, also direkt neben dem besetzten Haus. Dann gab es einen Sozialarbeiter, der aus dem Rheinland kam, ein alter Punk, der aber sehr politisch gedacht hat und der natürlich quasi den ganzen bunten Haufen, der da plötzlich zu ihm kam, auch in einer gewissen Art und Weise bestärkt hat, eigene Interessen auszubilden, sei es musikalische, politische. Und quasi dieser lockere Zusammenhang, sagen wir, von Leuten, die nicht sich von Anfang an auf irgendeine Idee geeinigt hatten oder die nicht von Anfang an einer Klasse entsprungen sind oder nicht von Anfang an irgendwie etwas teilten, sondern die als erstes quasi nur ein Unbehagen oder eine Abneigung oder vielleicht sogar schon eine manifeste Feindschaft gegen die Gesellschaft irgendwie zusammengehalten hat. Also diese Art des Zusammenhangs erstmal, der auch irgendwie nicht identitär war, also wo es nicht darum ging, dass alle sich irgendwie vereinheitlichen müssen, sondern wo es einfach nur darum ging, dass ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen in dieser Nische, in der man irgendwie einmal gelandet war, eben auch irgendwie gemeinsam leben zu können, war schon für mich ein politisches Schlüsselereignis einfach. Weil daran einiges deutlich wird, dass es eben, dass diese Frage des wie gemeinsam Lebens natürlich eine entscheidende politische Frage ist. Und die tatsächlich quasi eben aus diesem, naja, so ein bisschen bunten Haufen selber entstehen muss. Und ich muss auch feststellen, dass quasi die Bindungen, die da entstanden sind, ja, an diesem Ort, in dieser Konstellation, sich als weitaus tragfähigere Bindung und nachhaltigere und langfristigere Bindung herausgestellt haben, als, weiß nicht, also mit irgendwelchen Leuten in der gleichen Schulklasse zu sein oder mit irgendwelchen Leuten den Heimatort zu teilen oder also jegliche anderen abstrakten Bindungen sind quasi gegenüber dieser völlig nachrangig. Also, und das fand ich schon wirklich ein politisches Ereignis, einfach irgendwie festzustellen, dass es irgendeine Art Erfahrung von Intensität auch gibt und eine Erfahrung von, ja, eben füreinander einstehen, aber in der Differenz. Und das war auch nicht immer konfliktfrei, aber das war, ich meine, man hat irgendetwas geteilt, ohne zu wissen, was man eigentlich teilt. Und das war, glaube ich, so ein bisschen dieser Gedanke quasi, dass da irgendwo an den Rändern des Offiziellen sich auch was sammelt, was vielleicht selber schon so einen kleinen Anklang zumindest von utopischem Potenzial auch hat. Mit der Gerberstraße, also dem besetzten Haus in Weimar, sprichst du ja auch einen Ort an, den wir quasi teilen als Vergangenheit, wo wir uns auch begegnet sind. Und ich finde es tatsächlich auch interessant, an solchen Begegnungen vielleicht sich diese Frage zu stellen, wie kommt eigentlich eine Politisierung zustande? Weil ich erinnere mich daran, also dass wir uns ja aus der Schule her kannten und ja mehr oder weniger freundschaftlich miteinander verbunden waren. Aber das Zusammenkommen ja zunächst erstmal über ganz andere Dinge passiert ist, nämlich sowas wie Musik und so weiter. Und dann haben wir beide eigentlich angefangen, unabhängig voneinander auch theoretisch tiefer zu gehen und irgendwie marxistische Texte zu lesen. Die Wertkritik, Zeitschrift Krisis war irgendwie da, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das fand ich dann irgendwie interessant oder finde ich im Rückblick interessant, dass es so eine Situation gab, ach, du liest auch Robert Kurz, ach, du kennst auch Krisis und so weiter. Also wo man angefangen hat, das erstmal selber für sich zu machen und dann erst im Nachhinein auch durch Zufall quasi festgestellt hat, ah, da interessiert sich jemand für ähnliche Sachen. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, wo wir, glaube ich, theoretisch dann intensiver zusammengekommen sind, nämlich innerhalb der Antifa-Gruppe, wo wir mobilisiert hatten zu einer Demonstration gegen einen Nazi-Aufmarsch in Weimar, wo wir beide zusammen einen Text geschrieben haben, einen Aufruf quasi, wo wir auch versucht haben, theoretisch zu begründen, warum sind wir einerseits gegen Nazis und warum reicht es uns auf der anderen Seite nicht gegen Nazis zu sein, sondern warum verweist das für uns auch auf eine tiefergehende Gesellschaftskritik. Das haben wir ja damals versucht, in diesem Text zu formulieren. Und das würde mich nochmal interessieren, wie du das im Rückblick siehst, die Rolle der Antifa-Bewegung und des Antifaschismus überhaupt. Weil ich glaube, man an einem bestimmten Punkt auch irgendwie merkt, diese Perspektive des Antifaschismus als quasi so eine Einpunktbewegung oder als eine engere Perspektive reicht auch irgendwann nicht mehr. Oder es reicht vielleicht nicht, die Gesellschaft kritisieren zu wollen, indem man ja die Nazis und diese Ideologien, die damit verbunden sind, quasi dieser Gesellschaft zuschreibt und damit sozusagen über auch einen Punkt der Empörung quasi die Gesellschaftskritik aufmacht. Da würde mich interessieren, wie inzwischen deine Perspektive eben zu diesem Antifaschismus ist. Ja, also damals haben sich, finde ich, alle Fragen, die sich sehr ernsthaft gestellt haben, haben sich eigentlich an dieser Frage des Antifaschismus festgemacht. Also ich meine, es ging um die konkrete Bedrohung für Menschen, die tatsächlich von Nazischlägern ausgegangen ist, die eingedämmt werden musste. Es ging um konkrete Angriffe auf auch Genossinnen und Genossen und auch auf das Haus selber, die Gerberstraße. Also es ging zum einen um die ganz praktische Anforderung, sich selber verteidigen zu müssen. Und dann gab es ja auch noch eben die antifaschistische Gruppe, die zum einen heraus entstanden ist, aus dieser praktischen Notwendigkeit, zum anderen aber auch quasi einen bestimmten, naja, so Habitus auch ausgeprägt hatte. Und das war auch was, naja, wo ich dann zumindest so ein bisschen ins Hadern kam. Weil etwas, was quasi von dieser, sagen wir, von dieser Unterschiedlichkeit, sagen wir, auch da in dem besetzten Haus selber vorhanden war, wurde quasi auch durch die Antifa nicht wirklich repräsentiert. Obwohl die Antifa in vielen Konflikten, glaube ich, oftmals auch irgendwie Recht hatte gegen so manche Oi-Punks oder manche Hippies, hatten sie auch immer oder manchmal auch vielleicht irgendwie unangenehme Art, das auch zu kommunizieren. Und natürlich war quasi innerhalb der antifaschistischen Gruppen war quasi der Lifestyle-Druck oder so ein bisschen der Druck der sozialen Anpassung höher, so was so Klamotten, einen bestimmten Style, eine bestimmte Musik und so weiter betraf. Und na okay, das war irgendwie erstmal was Eigenartiges und zeigt aber, glaube ich, an, dass das mit den dem Antifaschismus etwas passiert ist, was, ja, weiß, was ich auch nicht so wirklich eine gute Entwicklung fand, quasi tatsächlich quasi so eine Jugendkultur zu werden und in einer gewissen Art und Weise ein Lifestyle, der natürlich irgendwie den Vorteil hat, dass er gegenüber sehr vielen anderen Lifestyles irgendwie eindeutig im Vorteil ist, weil er quasi schon von einem eigenen moralischen Koordinatensystem irgendwie halbwegs richtig irgendwie ausgerichtet ist, aber es ist trotzdem auch eine verdinglichte Art und Weise gewesen und so ein bisschen was von dieser, das war schon auch irgendwie eine Art von Krise irgendwie des Antifaschismus neben, also ich meine, dazu kam auch, dass es kaum Austausch gab mit Leuten, die in früheren Jahren quasi in der antifaschistischen Szene unterwegs waren, dass man quasi schon immer, das waren immer so, ja, kleine Jugendgrüppchen, die relativ auf sich gestellt waren und dann irgendwie erstmal rauskriegen mussten, was das überhaupt heißt. Und man letztlich dann doch, naja, leider auch sehr schnell eben beim Gegen-Nazis blieb, obwohl eben starke Impulse in der Gruppe da waren, auch darüber hinaus zu denken und den Zusammenhang begreifen zu wollen. Den Zusammenhang, wie aus der bürgerlichen Gesellschaft selbst heraus eben diese autoritären und letztlich dann eben faschistischen bis nationalsozialistischen Tendenzen entstehen. Und das war natürlich dann irgendwie, das war ja auch erstmal eine theoretische Aufgabe, sowas zu durchdringen, wo man wie ein soziologisches, aber auch irgendwie ein psychologisches oder psychoanalytisches Instrumentarium braucht und überhaupt nicht einfach. Und das hat sich dann das erste Jahr gezeigt, dass da quasi, dass man mit dieser Aufgabe, diesen Zusammenhang irgendwie zu begreifen, natürlich als so eine Antifa-Gruppe auch schlecht umgehen kann, weil es eben diese praktische Seite immer noch gab, gleichzeitig aber dieses theoretische Interesse auch, und es hat sich dann schnell, und das quasi auch etwas Ärgerliches in einer gewissen Art und Weise, es hat sich aber schnell quasi eine Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe ergeben, zwischen Leuten, die ja das theoretische Interesse verfolgt haben, Leuten, die, glaube ich, dann doch letztlich eher beim praktischen, also ich meine, da gab es auch Austausch, ohne Frage. Aber daran ist ja letztlich auch so die Gruppe in einer gewissen Weise zerbrochen. Und also wenn ich von heute darauf zurückschaue, würde ich sagen, dass quasi so ein bisschen das Antifa-Spezialistentum nicht unbedingt, also nur in Teilen tatsächlich hilfreich ist. Es ist da hilfreich, wo Antifa-Rechercheteams unglaublich richtige und wichtige Arbeit gemacht haben, die quasi die ersten Erkenntnisse zum Zusammenhang des NSU-Komplexes von Antifa-Gruppen kamen, die auf links unten in die Media gepostet wurden, einer Website, die jetzt vom Innenministerium verboten wurde. Und wo man quasi auch sagen kann, okay, all diese Professionalisierung quasi innerhalb der Antifa-Szene hat natürlich in bestimmten Aspekten ganz sinnvolle Ergebnisse gehabt. Und teilweise hatte ich doch den Eindruck, dass es aber auch irgendwie ein, dass man sich quasi, also es kommt nicht automatisch, quasi so ein Schritt dann irgendwie wirklich zu einer irgendwie nochmal schärferen Gesellschaftskritik zu gehen. Und glaube ich, in diesem Dilemma stand die Antifa immer so ein wenig quasi einerseits irgendwie quasi von den engagierteren Teilen der bürgerlichen Gesellschaft quasi immer mit eingespannt zu werden, irgendwie quasi für letztlich auch eine Art von Stadtmarketing und irgendwie so eine Art irgendwie Toleranzfestival. Und wobei das natürlich teilweise eben auch Bündnispartner dann waren, auf die man teilweise auch schlecht verzichten konnte. Und gleichzeitig aber eben auch noch eine Perspektive zu vertreten, die darüber hinausgeht. Und vielleicht ist das aber auch der notwendige Widerspruch. Vielleicht gibt es auch Formen, damit irgendwie so umzugehen, dass man sogar die eigene Gesellschaftskritik in solchen Zusammenhängen popularisieren kann. Aber ich glaube, man muss ein hohes Bewusstsein davon haben, in welchen Widersprüchen man drinsteckt. Dann kann man, glaube ich, mit denen auch gut umgehen. Ja, ich würde sagen, wie zum Teil ist das vielleicht gelungen, zum großen Teil ist es auch nicht gelungen, aber das sind, glaube ich, Erfahrungen, die ich da auch irgendwie machen konnte. Und ich glaube, das sind Erfahrungen, wo man heute auch anknüpfen kann, wo man sehen kann, dass quasi irgendwie ein nur abstrakter Antifaschismus, der quasi immer nur auf das extreme Phänomen geht und versucht, das einzudämmen, natürlich völlig ignoriert irgendwie, was eigentlich die Grundlage ist. Also ich würde sagen, es gibt immer eine gesellschaftliche Grundlage für diese Phänomene. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Alle Gesellschaftskritik irgendwie von Marx bis Freud bis von mir aus sogar Foucault, die ja immer sagen, irgendwie das, was als Abweichung erscheint, entspringt immer der gleichen Grundlage wie das scheinbar Normale. Das heißt, irgendwie beides muss natürlich der Kritik unterzogen werden und natürlich muss die Grundlage, der beides entspringt, als nur scheinbar entgegengesetztes, verändert werden. Und da geht das dann eben in Gesellschaftskritik über, aber ich glaube, die Gesellschaftskritik entsteht nur an dem Moment, in dem es quasi auch eine Art Selbstkritik irgendwie antifaschistischer Spezialisierung gibt und ein Bewusstsein davon, in welchen Widersprüchen man agiert. Ich hatte das am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass wir sozusagen hier am Tag nach der Eröffnungsveranstaltung von Kunstspektakel und Revolution hier sitzen. Und das ist ja gewissermaßen der 6. Teil dieser Veranstaltungsreihe. Und das ist, glaube ich, was uns auch verbindet, wobei wir da auch, glaube ich, unterschiedliche Wege gegangen sind, nämlich ja, aus sozusagen erstmal der Ausgangspunkt ist eine Politisierung im Zusammenhang mit sowas wie Antifa-Bewegung und dann damit aber auch unzufrieden zu sein und das Bedürfnis zu haben, auch da nochmal durch eine Reflexion darüber hinauszugehen und eigentlich auch sozusagen radikaler zu werden als das, was innerhalb vielleicht dieser Antifa-Bewegung möglich ist. Und das haben wir beide gemacht, dadurch, dass wir uns ja einem gewissen Themenfeld zugewandt haben, nämlich der Ästhetik. Also ich habe damals angefangen, eben diese Veranstaltungsreihen zu organisieren über Kunst- und Gesellschaftskritik und du hast das auch sozusagen sehr kontinuierlich gemacht in der Auseinandersetzung mit Theater, mit Literatur. Also für mich war das tatsächlich ein Punkt, zu sagen, ich komme aus einer Subkultur. Also das ist ja auch nochmal ein anderer Aspekt davon. Also sozusagen jenseits der Antifa-Bewegung war für mich ja sozusagen sowas wie Punk auch ziemlich wichtig, wo ich irgendwie Ausdrucksformen gefunden habe, die mich fasziniert haben und da aber genau auch das Bedürfnis hatte, das zu reflektieren und zu gucken, weil, ja, was ist eigentlich das Spannende an einer bestimmten ästhetischen Form. Und darüber bin ich dann irgendwie zu diesen Kunstavantgarden gekommen, wo sozusagen im Spiegel quasi auch was von der Punkbewegung mit drin zu stecken schien für mich. Und so habe ich eben angefangen, halt irgendwie dieses Feld der Ästhetik halt irgendwie für mich zu entdecken, ästhetische Theorie, auch im Zusammenhang mit einer Gesellschaftskritik. Da würde mich interessieren, was für dich eigentlich der Punkt gewesen ist, zu sagen, ich setze mich auseinander mit Literatur, Film, Theater und versuche das auch in die theoretische Reflexion einzubeziehen. Ich glaube, ich kann gar nicht sagen, wo dieser Punkt eingetreten ist. Also Literatur war für mich immer sehr wichtig. Aus verschiedensten Gründen habe ich immer sehr viel gelesen. Dazu gehörte unter anderem, dass ich im Haushalt groß geworden bin, in dem es keinen Fernseher gab und dafür sehr viele Bücher. Also irgendwie so eine Art Literaturnähe sicherlich auch familiär bedingt war. Und dann wurde das aber auch Teil irgendwie einer theoretischen und kritischen Auseinandersetzung. Wie das genau kam, kann ich kaum rekonstruieren. Aber also woher kam man dieses Interesse an Ästhetik? War, dass da etwas, dass in der Kunst etwas passiert, wo eine andere Form erscheint. Ja? Und in dieser anderen Form natürlich auch ein anderer Inhalt mitgesetzt wird. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Letztlich irgendwie, letztlich ist das ja eine Erfahrung von Differenz, die da ermöglicht wird. Wobei ich zum Beispiel erst relativ spät ins Theater kam und das dann auch nochmal so ein bisschen für mich entdeckt habe. Aber ich habe mal überlegt, wann ich eigentlich das erste Mal im Theater war. Und ich denke, es muss so ungefähr mit 14, 15 Jahren vielleicht gewesen sein und tatsächlich mit der Schule. Und da wurde ein Stück gezeigt von Friedrich Schiller, Kabale und Liebe. Also kann ich sagen, dass ich besonders viel verstanden habe. Es gab auf jeden Fall einen Haufen Intrigen und auch Liebe und eine durch besonders ungünstige Umstände auch noch behinderte und verhinderte Liebe und politische Intrigen. Und gleichzeitig gab es diese Bühne und irgendwann regnete es Luftballons und es gab irgendwie tolle Kostüme und ich war völlig in den Bann geschlagen. Also irgendwas. Also da hat sich, glaube ich, auch so eine gewisse Freude an irgendwie auch so eine Art irgendwie sinnlichen irgendwie Überwältigung oder fast Berauschtheit und gleichzeitig sind das ja auch Momente höchster Klarheit. Ich glaube, das ist was mich an Kunst auch immer interessiert hat. Quasi, eigentlich ist alles, also quasi im Theater, es ist alles Verstellung, es ist quasi alles, nichts davon ist wirklich, ja, es ist alles nur, was man auf der Bühne sieht, sind nur Requisiten und Leute, die Rollen spielen und die schönste Landschaft auf einem Bild ist auch nur auf dem Bild oder so. Und trotzdem ist das quasi eine Form irgendwie von Andersheit, die irgendwie einen sehr präzisen und genauen Blick auch auf Welt ermöglichen kann. Also die tatsächlich quasi, indem die Kunst sich selber verstellt, eigentlich quasi überhaupt irgendwie einen realistischen Blick auch auf die tatsächlich völlig verrückte und verkehrte Welt ermöglicht. Also so hat sich vielleicht auch das Interesse an Ästhetik nochmal dann theoretisch entwickelt. Also wobei ich auch zu bestimmten Formen der Kunst sehr viel weniger Zugang habe. Also, also am ehesten bin ich dann doch irgendwie der Schriftkunst, also Literatur und Sprechtheater verbunden. Das reizt mich schon mit am meisten. Aber das ist sehr schwierig zu begründen, wie das entstanden ist, weil es irgendetwas ist, was einen daran hält, was quasi vielleicht auch vielleicht so ein bisschen im Unbewussten oder im Dunklen liegt. Ich denke, dass wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal auf Ästhetik zu sprechen kommen. Ich würde aber sozusagen in der Geschichte von unserer politischen Sozialisierung auch nochmal einen Schritt weitergehen, wo es, glaube ich, eine Entwicklung gab, wo wir auch ein Stück weit auseinandergegangen sind. Und das ist das Interesse an der Geschichte der DDR. Das ist ein Interesse, das bei mir, glaube ich, erst in den letzten 1-2 Jahren irgendwie aufgekommen ist. Und du hast dich aber sehr früh angefangen, also wie ich das wahrnehme, dich mit der DDR auseinanderzusetzen und ja sozusagen da eine Position zu finden, wie man irgendwie diesem vergangenen Teilstaat quasi, also das ist ja ein Stück vergangene Geschichte, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen und da aber auch Fragen irgendwie dran aufzumachen. Wie kam dein Interesse an der DDR zustande? Das ging zunächst auch los mit Theater und Literatur. Sehr einschneidend, daran kann ich mich wirklich sehr gut erinnern, war, dass ich in Berlin eine Inszenierung gesehen habe von Heiner Müllers Hamlet-Maschine. Ein sehr dichter, ein sehr rätselhafter Text, der für mich aber eine sehr hohe Anziehungskraft hatte. Und gerade auch, weil er tatsächlich das Problem von der Blockade der Geschichte und der ausbleibenden Revolution und letztlich des Niedergangs einer Gesellschaft beschreibt, die nicht in der Lage ist, ihre eigenen Widersprüche zu lösen und sie könnten nur revolutionär gelöst werden. Und diese Agonie eigentlich, dieses völlige, auch unheroische zugrunde gehen einer Gesellschaft in einer Art Parodie des Hamlet-Stoffes, die Heiner Müller da präsentiert, hat mich unwahrscheinlich fasziniert. Und die Inszenierung auch von den inzwischen verstorbenen Dimitar Gotschew, der einige der wirklich wunderbarsten Theateraufführungen gemacht hat, die mir bekannt sind, die mich auch wirklich sehr für das Theater begeistern konnte. Und diese Inszenierung hat diesen Text wirklich auf eine, finde ich, fabelhafte Weise auf die Bühne gebracht. Und in dem Moment oder in der Folge dessen ist mir klar geworden, dass quasi diese Artikulation von Widersprüchen, eben auch diese Blockade von Geschichte und dem Ausbleiben von Revolution nicht nur ein Problem des Westens war, sondern natürlich eben so ein Problem des Ostens. Und das hat mein Interesse quasi an DDR nochmal sehr gesteigert. Dann kriegte ich auch noch ein kleines Büchlein in die Hand von Bini Adamczak, Gestern Morgen. Ein Buch, was für mich einen sehr, sehr interessanten Gedanken vorgestellt hat. Und zwar sagt Bini in dem Buch, dass man natürlich sagen kann, dass der Realsozialismus war nicht der Kommunismus. Und dann sagt sie aber, gleichzeitig ist das Gegenteil auch richtig, es war nicht der Kommunismus, sondern wir müssen durchaus bedenken, dass das quasi in die Geschichte der kommunistischen Versuche hineingehört. Es ist nicht zu leugnen. Wir können das auch quasi, ist es auch für uns als Kommunisten nicht möglich, das einfach quasi einfach zu sagen, okay, das waren die falschen Leute, die falsche Idee und all das, sondern ich würde schon sagen, dass das die Geschichte aller Versuche von Befreiung und Emanzipation hineingehört, mit all den tragischen Widersprüchen, die dazugehören. Und die muss man anschauen, die kann man nicht verleugnen. Und deswegen war dieses, also das war quasi, es ging quasi los mit einem literarischen Text und einem theoretischen Text, die für mich beide gezeigt haben, dass es da etwas zu entdecken gibt. Nochmal eine, und zwar eine Geschichte wirklich voller Widersprüche, voller irgendwie gelungener und völlig misslungener Momente, und über die man erstmal kein abstraktes Urteil zunächst fällen kann. Und dann ist tatsächlich jetzt konkret die Auseinandersetzung mit der DDR vor allem erstmal durch literarische Stoffe befördert worden für mich. Das hieß Heiner Müller lesen, das hieß Peter Hacks lesen, Volker Braun, Anna Segers, die wirklich absolut wunderbare Anna Segers. Also ich bin völlig, ich sage wirklich leider sehr vergessen, aber ich bin völlig begeistert von ihren Erzählungen. Das alle, oder das sind die wunderbarsten Erzählungen über Aufstände und Revolutionen stammen unter anderem von Anna Segers. Das ist der Aufstand der Fischer von Santa Barbara ist eine Wahnsinnserzählung. Aber auch Brigitte Reimann, die, finde ich, mit Franziska Linkerhand also einen Roman geschrieben hat, der also der wirklich wert ist, also ein quasi eine Tradition großer Bildungsroman, aber ich meine, er stellt das ganze Problem irgendwie der Emanzipation sowohl einer Frau, einer Klasse, aber auch der Menschheit in einem Roman so unwahrscheinlich präzise dar, dass es ich habe erstmal ganz viele literarische Schätze entdeckt und dann über quasi die Literatur bin ich dann quasi auch auf noch so, sagen wir, Sozial- und Ökonomiegeschichte der DDR gestoßen. Und da fand ich dann auch nochmal besonders interessant, wie eigentlich in den 60er Jahren, in der Phase relativer Stabilisierung politischer und ökonomischer, Überlegungen vorangetrieben wurden, die in Richtung einer tatsächlich nicht staatlich diktierten, sondern einer letztlich selbstregulierten, eben kybernetischen Planwirtschaft gingen. Das waren Leute, da, also Walter Ulbricht hat das mitverantwortet, aber entwickelt haben das andere Leute, Günther Mittag, Erich Apel und so weiter. Und das ist ein Versuch, der relativ schnell dann auch abgebrochen wurde unter Honecker mit Hilfe von Brezhnev, also der auch von der Sowjetunion blockiert wurde, so wie überhaupt sehr vieles blockiert wurde im Osten. Aber das ist auch etwas, was wo ich auch sagen würde, das ist in einer gewissen Art und Weise für, da gibt es Material, was für neue Versuche eine Produktionsweise jenseits der kapitalistischen aufzubauen und jenseits irgendwie einer autoritären Kontrollwirtschaft sehr interessant waren, die aber auch nie wirklich zum Tragen kamen, das muss man auch dazu sagen, sondern quasi, wie das mit so vielen Dingen ist, ich glaube, vieles, was von Interesse ist, liegt vor allem auch da, wo es gescheitert ist. Aber auch das lohnt sich auf jeden Fall zur Kenntnis zu nehmen, weil natürlich, ich meine, die DDR auch voll war von verschiedensten Kämpfen. Ich meine, sehr deutlich kann man das sehen 1989-90. Ja, es gibt, das ist eine Situation, in der es die verschiedensten also die verschiedensten Gruppen und Einzelmenschen gibt, die politisch aktiv werden. Und natürlich hat am Ende die BRD die DDR geschluckt, aber es war ja nicht so, als ob nicht auch Sozialrevolutionäre auf den Straßen gewesen wären. Es gab die Initiative, Räte zu bilden in den Fabriken, in der NVA. Dass es alles anders gekommen ist, ist die eine Sache, aber das Begehren und auch die Praxis einer möglichen anderen Zukunft gegeben hat, ist eben auch so. Und da sehe ich einfach auch das Potenzial, nochmal eben dieses Geschichte gegen den Strich bürsten, was ja Walter Benjamin immer sehr empfohlen hat, zu tun. Das, denke ich, kann man auf den ganzen Ostblock eben auch nochmal machen. Und da wird man quasi sehr interessante Dinge entdecken können. Zumindest ging es mir so. Und so hat sich dieses Interesse auch in einer gewissen Art und Weise erhalten. Gerade weil natürlich auch die gerade vorherrschende ideologische Erzählung über die DDR so hanebüchen ist, die seit 1990 letztlich irgendwie kolportiert wird. Ich muss ja zugeben, dass es für mich am Anfang irgendwie befremdlich war, als ich gemerkt habe, du setzt dich mit der DDR auseinander und hast auch gewisse Sympathien für bestimmte Strömungen oder Tendenzen, die es innerhalb der DDR gegeben hat. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich sozusagen meine theoretischen Kenntnisse eher aus einer anderen historischen Strömung hergenommen habe. Das finde ich auch nochmal interessant, was du am Anfang gesagt hast, als du den gegenwärtigen Zustand beschrieben hast und gesagt hast, sozusagen 19. bis 20. Jahrhundert ist geprägt durch die sozialdemokratische Massenpartei oder eben durch die leninistische Kaderpartei und eben nicht genannt hast, womit ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, nämlich die anarchistische Bewegung, die auch eine Massenbewegung ist, oder eben sowas wie Rätekommunismus, Linkskommunismus, Linkssozialismus, was eben eher Versuche sind, die ja sozusagen gegen sowas wie Staatssozialismus gerichtet sind und die immer eher sozusagen versuchen, sowas wie Revolution und Veränderung von unten zu denken, mit der, ja, sozusagen, wo die Aktion der Veränderung wirklich sozusagen aus der Klasse herauskommt und die Klasse selbst organisiert sein muss. Und demgegenüber ist sozusagen dieses DDR-staatssozialistische Modell ein anderes Modell. Jetzt muss ich sagen, dass ich aber in der letzten Zeit dein Interesse daran immer mehr nachvollziehen kann. Und das hängt für mich vor allen Dingen damit zusammen, dass ich von Werner Breunig den Roman Rummelplatz gelesen habe. Ein Roman, der eigentlich wie in einem Brennglas 2 Jahre der DDR versucht einzufangen, 1951 bis 1953. Das aufmacht an der Wismut AG, also dem Bergbau im Erzgebirge, und die Arbeitsbedingungen dort schildert. Auch die sehr harten und widrigen Arbeitsbedingungen schildert und die ganzen Widersprüche, die damit verbunden sind. Ein Roman, der auf der einen Seite hoffnungsvoll ist, weil er ja sozusagen auch das versucht, denkmöglich zu machen, jetzt ist ein Neuanfang möglich mit den ganzen Schutthaufen, den uns das 20. Jahrhundert hinterlassen hat, jetzt sozusagen in diesem Teil von Deutschland nochmal vielleicht eine andere Geschichte anzufangen und gleichzeitig die Widersprüche davon schildert. Wie macht man das mit Leuten, die zu einem großen Teil vorher ja sozusagen mit dem Nationalsozialismus mitgelaufen sind oder sich aktiv an dem Nationalsozialismus beteiligt waren? Wie macht man eigentlich einen Kommunismus ohne Kommunisten quasi, ja, wo in dem Werner Breunig Rummelplatz kommt das, glaube ich, an einer Stelle drin vor, dass irgendwie gesagt wird, ja, wir haben hier sozusagen diesen einen Teilstaat, diesen deutschen Teilstaat, und es gibt vielleicht 500 aktive Kommunisten, die wirklich Kommunisten sind. Wie baut man unter solchen Bedingungen halt irgendwie Kommunismus auf? Und ich finde diesen Roman verdammt faszinierend und kann das darüber nachvollziehen, also, oder darüber kommt für mich jetzt auch mehr das Interesse auf, sich mit der Geschichte der DDR auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen, wenn man auch denkt, wenn in der DDR so eine Art von Literatur möglich war, dann kann was nicht stimmen an diesem offiziellen Bild der DDR, was man halt irgendwie jetzt mitbekommt, ne? Und gerade Werner Breunig als jemand, der ja sich der DDR verpflichtet gefühlt hat, und ja sozusagen die Probleme, die mit diesem Projekt verbunden waren, zu benennen, ganz realistisch zu schildern, in allen Widersprüchen und in voller Härte, auch in einer Gnadenlosigkeit eigentlich, was diese Widersprüche betrifft. Und darüber kann ich diese Faszination auf einmal nachvollziehen, seitdem ich dieses Buch gelesen habe. Und jetzt ist es gleichzeitig so, dass ich das Gefühl habe, wenn man sich gerade die Geschichte von Werner Breunig anschaut, habe ich das Gefühl, es gab auch ein Missverständnis. Also du hast eine ganze Reihe von Literaten genannt, Christa Wolf hattest du nicht genannt, aber sozusagen sie gehört mit rein in diese Reihe. Also eine unglaublich reichhaltige Literatur, eine ganze Reihe von Literaten, die es in dieser Zeit gegeben hat und die verdammt gute Texte geschrieben haben. Und gleichzeitig, glaube ich, dass, also könnte man vielleicht sagen, dass es ein Missverständnis war, was diese Literaten mit der DDR verbunden hat, was spätestens brutal zum Vorschein gekommen ist mit dem 11. Plenum des ZK der SED, wo nämlich genau diese Literaten halt ja, gnadenlos ausgehebelt wurden. Und das macht sich ja gerade an Werner Breunig fest, weil um dieses 11. Plenum herum ja quasi eine Kampagne gegen ihn geführt worden ist, wo die SED quasi sozusagen das nicht aushalten konnte, dass jemand die Probleme aufzeigt, dass jemand die Widersprüche aufzeigt. Und am Ende der fertig gemacht worden ist und eigentlich sein Lebensweg als Literat beendet wurde und der dann in Halle-Neustadt am Alkoholismus letztlich gestorben ist. Was würdest du denn dazu sagen? Also oder was würdest du von dieser These halten, zu sagen, das war ein Missverständnis, was diese Literaten an die DDR gebunden hat? Naja, es war ja nicht nur ein Missverständnis, sondern es war eben auch die Möglichkeit zu arbeiten. Also ich meine, bei Breunig muss man sich anschauen, er hat ein bisschen geschmuggelt, der hat ein bisschen quasi dann im Bergbau gearbeitet im Westen und dann im Osten in der Wismut. Dann hat er ein bisschen dafür die Wandzeitung geschrieben und dann wurde er empfohlen für ein Studium am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig und hat dann die Möglichkeit bekommen, einen Roman zu schreiben, wo die ersten Kapitel auch in Sinn und Form, also oder in der NDL, ich weiß es nicht mehr genau, also zumindest an ziemlich prominenter Stelle veröffentlicht wurden. Und der dann Ziel wurde, muss man sagen, nicht der SED, sondern eines Flügels der SED, die ja eigentlich vor allem Ulbricht und auch vor allem seine Wirtschaftspolitik scharf bekämpfen wollte und mieserweise das Ganze auf dem Feld der Kultur ausgetragen hat. Und das ist ja so ein bisschen die Geschichte des 11. Plenums, was ja eigentlich ein Wirtschaftsplenum war. Und dann die Hauptattacke quasi von Honecker und anderen quasi auf dem Feld vorgetragen wurde, dass Ulbricht zu liberal, ideologisch zu liberal wäre und inzwischen quasi allerlei quasi feindliches Zeug da geschrieben würde. Und also was gefordert wurde von dem revisionistischen Flügel der SED war ideologische Einheitlichkeit. Und ideologische Einheitlichkeit hieß letztlich Leugnung von Wirklichkeit. Und deswegen geriet da Breunig da mitten rein. Also das heißt, Breunig ist dahingehend natürlich eine tragische Figur, dass er quasi von dem Apparat, der ihn quasi das Schreiben eines solchen wunderbaren Romans überhaupt ermöglicht hat, zum einen auch, gleichzeitig auch völlig vernichtet wurde. So. Und tatsächlich ist er auf eine tragische Weise einfach da auch quasi in einen Machtkampf hineingeraten, wie zu dem Zeitpunkt tatsächlich alle Künstler. Ich meine, Christa Wolf hat noch den Versuch gemacht, auf dem Plenum die Freiheit des Künstlers zum Stoff zu verteidigen. Das wurde schon gar nicht mehr gehört. Ja. Und ja, also deswegen bin ich nicht ganz überzeugt zu sagen, das war nur ein Missverständnis, was quasi die Künstler an die DDR gebunden hat, sondern die DDR hat in Teilen, muss ich sagen, natürlich manchen Leuten die Möglichkeit irgendwie einer quasi Emanzipation auch geboten. Und man muss ja sagen, sie hat das vor allem weniger den Arbeitern geboten, aber vor allem den Künstlern tatsächlich, indem sie quasi ein System der Kunst etabliert hat, was weitgehend entkoppelt war von einem ökonomischen Markt. Und das hat zumindest in der Kunst irgendwie hervorragende Ergebnisse hervorgebracht. Ansonsten, ja, war es halt mit der Arbeiterautonomie nicht allzu weit her. Letztlich hat sich gezeigt, dass es eben auch mit der Autonomie der Künstler nicht allzu weit her war, weil sie ja auch immer wieder kassiert werden konnte. Insoweit vielleicht ein Missverständnis, wenn dann nur dahingehend, dass die Künstler selbst ihre Lage manchmal nur wenig überzeugend reflektiert haben, obwohl es auch da immer wieder Versuche gab, irgendwie tatsächlich Strukturen der Selbstverwaltung zu schaffen. Hax hat in den 70er Jahren vorgeschlagen, eben ein Theater der Autoren und auch Verlag der Autoren und all diese Sachen zu begründen und tatsächlich quasi Strukturen der Selbstverwaltung im künstlerischen Bereich auch zu befördern. Das ist tatsächlich vieles davon, ist an der Borniertheit und Engstirnigkeit irgendwie der Staatsapparate und der ideologischen Apparate der Partei also auch gescheitert. Aber nun ja, ich bin irgendwie klar, wie gesagt, der Osten ist auch die Geschichte einer nicht stattgefundenen Revolution und mit unter anderen Bedingungen natürlich. Auch unter den Bedingungen, dass es natürlich irgendwie überaus wenige wirklich kämpferische Kommunisten gab und dafür sehr viele Apparatschicks. Ja. Ja, die nicht stattgefundene Revolution ist vielleicht so ein bisschen das Stichwort, um den abrupten Wechsel auch wieder in die Gegenwart zu machen. Jetzt sind wir in der Lage, wo die DDR sozusagen als eines von vielen Anläufen quasi gescheitert ist, egal wie man zur DDR im Nachhinein steht, das ist gescheitert. Und wir sind jetzt quasi wieder in der Situation, wo wir halt irgendwie das Gefühl haben, es hängt unglaublich viel von Zufällen ab. Und eigentlich hat man so das Gefühl einer absoluten Machtlosigkeit gegenüber dem Staat, gegenüber der Gesellschaftsform, wie sie sich jetzt gerade darstellt. Und ich habe mich das in letzter Zeit immer wieder gefragt, weil man so das Gefühl hat, man gehört zu den wenigen Leuten, die halt irgendwie von Revolution sprechen. Stimmt nicht ganz, weil jetzt 100 Jahre Oktoberrevolution ist, da reden auf einmal alle über Revolution, aber vielleicht auch in einem anderen Sinne. Nämlich nicht in dem Sinne, dass man halt irgendwie überlegt, ja, was heißt es denn vielleicht, eine Revolution zu machen? Und das habe ich mich eben gefragt, wenn man heute Gesellschaftskritik macht, ja, das kann man machen. Man kann diese Gesellschaft kritisieren und es gibt genug Gründe, die zu kritisieren und man kann das begrifflich vernünftig ausführen, diese Gesellschaft zu kritisieren. Aber wenn man jenseits von der theoretischen Perspektive guckt, stelle ich mich immer wieder die Frage, was heißt das denn konkret, wenn man sagt, man muss diese Verhältnisse revolutionieren. Da würde mich deine Perspektive interessieren. Also, weil man kann sich auch fragen, ist es nicht lächerlich, das zu sagen? Also, wenn man sieht, wie wir aufgestellt sind, wie unsere Bewegung, also es ist nicht mal eine Bewegung, sondern wir sind selber quasi in einer Scherbe dieser Bewegung quasi befangen auch. Was heißt das denn, zu sagen, eine revolutionäre Perspektive ist notwendig? Ja, jetzt hast du natürlich das ganze Dilemma ja schon ganz gut umrissen. Zum einen, dass es natürlich in allererster Linie, in jedem Bereich des Lebens ist es völlig offensichtlich, dass diese Gesellschaft vor allem an ihrem völlig überkommenen Form, Privateigentum, an Produktionsmitteln, irgendwie Ausrichtung der Produktion auf irgendwie Profitmaximierung, obwohl die Krisenhaftigkeit dessen derart offensichtlich ist, irgendwie Überproduktionskrise, Überakkumulationskrise, Wertvernichtung. Also ich meine, der ganze Irrsinn ist sowas von offensichtlich. Und gleichzeitig gibt es quasi kein Bewusstsein, was überhaupt, auch keine Praxis, die auf einer materiellen Ebene da wirklich rangeht. Also ich meine, maximal über Revolutionen wird im kulturellen Feld doch gesprochen. Wenn das quasi referenzlos bleibt, quasi zur Wirklichkeit, zumindest die Gefahr besteht, dass das tatsächlich Spielerei bleibt. Wo quasi die praktische Bewegung herkommt, die diesen Zustand aufhebt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Jetzt ist, dass es das Allernotwendigste und Allernötigste ist, ist für mich quasi aus Vernunftgründen schon bewiesen. So, und jetzt steckt man natürlich in diesem Dilemma drin, dass quasi zwischen dem Bewusstsein und der Wirklichkeit also ein Spalt klafft, der also, dass man die andere Seite kaum sehen kann. Was eine Revolution wäre, ich glaube, man kann das angeben, was das ist. Ich glaube natürlich, dass das Allerwichtigste hängt an der Frage des Eigentums, an den Besitzverhältnissen, an der Frage der Produktion. Und Das ist die Grundlage, auf der sich quasi eine andere Geschichte entwickeln kann. Wo dann wirklich, man wird sehen, also quasi, aber wie man dann produziert, was man konkret produziert. Aber ich glaube, dass die Möglichkeit, tatsächlich die freie Produktion, also anders produzieren, anders leben, hängt an diesen absolut grundsätzlichen Fragen. Ja, jeder Versuch ansonsten quasi auch immer bedroht bleibt, irgendwie letztlich irgendwie auch von der ganzen Krisenhaftigkeit irgendwie des Kapitalismus einfach irgendwie mit in den Orkus gerissen zu werden. Und es eben tatsächlich im Bereich des absolut Zufälligen, absolut irgendwie Singulären bleibt, ob sich was verändert oder nicht. Es ist, jede Zwecksetzung im Kapitalismus scheitert daran, dass überhaupt nicht abzusehen ist, wie sich quasi die einzelnen Marktsegmente immer zueinander stellen und das Ergebnis, was man dann post festum hat, immer absolut, zumindest von vornherein nicht einsichtig ist. Gezieltes Handeln im Kapitalismus eigentlich in einer gewissen Art und Weise gar nicht möglich ist und deswegen das immer quasi in diesem Mythologischen irgendwie befangen bleibt, dass man irgendwie versucht zu erraten, was irgendwie wohl der Markt will und dann versucht man das zu bedienen. Im Moment sind wir wohl in einer Maulwurfsphase. Man kann nur quasi versuchen, den Untergrund soweit zu untergraben oder den Grund soweit zu untergraben, dass man für den Fall der Fälle vielleicht zumindest nicht ganz schlecht aufgestellt ist. Wenn man sich die Historie anschaut, also wenn wir über die Oktoberrevolution nachdenken, dann muss man sehen, dass das eine Situation war, in der sich tatsächlich der Kapitalismus in einer unwahrscheinlichen Art und Weise blamiert hatte, in der er tatsächlich aus einer Phase irgendwie der Prosperität quasi in einen Millionen Menschen vernichtenden Weltkrieg hineingestürzt ist und quasi in einer Art und Weise wirklich global diskreditiert war, dass ein Weiter so nicht möglich war. Und das hat natürlich das Fenster für Revolutionen sehr weit geöffnet, dass selbst in Deutschland es nicht gelungen ist, dass darauf tatsächlich auch eine Revolution folgen zu lassen, sondern man weiß ja, wie die SPD sich in dieser Situation verhalten hat. Nicht absolut staatstragend und erhaltend und quasi Recht und Ordnung herstellend und die Arbeiter zusammenschießend und alles. Das gibt schon wirklich sehr zu denken, weil wir im Moment quasi zwar in einer Epoche leben, in der der ideologische Putz irgendwie des Kapitalismus sehr marode ist und wirklich abblättert, aber der Gewaltapparat auf jeden Fall ziemlich fest im Sattel ist, würde ich sagen. Und das sieht man ja auch. Also ich meine, die Tendenz geht ja auf jeden Fall dahin, um die bürgerliche Gesellschaft und quasi auch die bürgerliche Herrschaft zu erhalten, einfach die polizeilichen und militärischen Apparate immer weiter hochzurüsten, um diese Herrschaft auch erhalten zu können. Also der Ausbau der Repressionsapparate, den man so in den letzten 20, 30 Jahren beobachten kann, ist wirklich enorm. Und für eine Revolution käme es natürlich trotzdem darauf an, dass diese Apparate vielleicht nicht benutzt werden und man dann eine Chance hat. Aber wie gesagt, wo das im Moment herkommen soll, ich weiß es nicht. Aber das ist das Rätsel, was ich vor dem alle stehen. In der Hinsicht wäre es eigentlich auch eine Möglichkeit der Überwindung der einzelnen Scherben, von denen du gesprochen hast, weil wir alle quasi mit der gleichen Ratlosigkeit geschlagen sind. Erstaunlicherweise hat es teilweise fast den gegenteiligen Effekt, dass quasi je größer die objektive revolutionäre Krise wird, desto verzweifelter die einzelnen Scherben irgendwie ihren völlig dürftigen irgendwie auch ideologischen Apparat hochputzen und dann plötzlich der Streit irgendwie, ob jetzt Trotzki, Mao, Stalin oder Lenin jetzt der revolutionärste aller Revolutionäre war oder so, entscheidender wird, als tatsächlich sich mal die Gegenwart mit einem illusionslosen Blick anzuschauen. Also im Moment gibt es da eher die Tendenz, dass das sich die einzelnen Scherben auch, glaube ich, nochmal ein bisschen ideologisch irgendwie eher abdichten und versuchen etwas quasi, die so ein bisschen, glaube ich, auch die, naja, auch so kompensieren, mit was, wie man eigentlich eben gerade vor dieser Wirklichkeit steht, nämlich ohnmächtig, ratlos und eben quasi ohne Sicherheit. Und das soll dann möglicherweise irgendwie mit, weiß ich nicht, allen möglichen roten Aufbaugruppen oder Ähnlichen irgendwie nochmal kompensiert werden. Aber ich glaube, Voraussetzungen irgendwie tatsächlich revolutionären Handelns wäre wahrscheinlich wirklich, sich erstmal relativ illusionslos der Wirklichkeit zu stellen und zu gucken, wie man immer wieder auf die Situation bezogen vernünftig handeln kann. Mal praktisch, mal theoretisch. Wendigkeit ist vielleicht was, was man braucht künftig. Schnell reagieren zu können. Immer wieder auch. Vielleicht ist das was, so überall kleine Trupps, die schnell reagieren können. Du hast von dem Spalt gesprochen, der uns von der Revolution trennt. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überschrift für die Gesprächsreihe, die ich hier quasi vorhabe und welcher sozusagen auch mit anderen Referenten von Kunstspektakel Revolution ähnliche Interviews führen möchte, Überschrift der Spaltforschung quasi. Wie kommt man vielleicht dazu, diesen Spalt auszuleuchten und vielleicht so zumindest eine Ahnung zu bekommen, wie man ihn überwinden kann? Ja. In dem Sinne erstmal ganz herzlichen Dank. Zu zweit sind sie in die Überschlagschaukel gestiegen. Beide einen Liter Schnaps im Bauch, mit dem festen Entschluss, heute den Rekord zu brechen. Sie treten mit mächtigem Schwung in die Kähne, vor, zurück, immer schneller und fester, bis der Kahn den toten Punkt erreicht. Von jetzt an dreht sich der Kahn 360 Grad, der Schwung drückt die beiden in den Boden des Kahns und die Lichter und der Lärm um sie herum drehen sich mit. Lose fühlt nach der vierten Runde ein Knacken in den Ohren. Heidewitzka sieht nichts mehr und hält sich nur noch am Gestänge fest. Fünfte Runde, sechste Runde. Er bekommt es mit der Angst. Bremst den Kahn und steigt herunter. Doch der Boden gibt keinen Halt. Der eine wankt, der andere fällt. Die Runde geht, Rekord verfehlt. Abschließend war hier zu hören eine musikalische Verarbeitung einer Szene aus dem Roman Rummelplatz von Werner Bräunig. Ein Roman, der auch in dem zurückliegenden Gespräch mit zur Sprache kam. Und das war ein Gespräch mit Jakob Heiner, ein Gespräch über die Frage der politischen Sozialisierung, ein Gespräch über Kommunismus und über die Revolution. Dieses Gespräch fand statt aus Anlass der Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution in der ACC-Galerie Weimar. Eine Veranstaltungsreihe, in der eben auch Jakob Heiner gesprochen hat. Diese Veranstaltungsreihe findet zurzeit in Weimar statt. An den kommenden beiden Donnerstagen finden in diesem Rahmen zwei weitere Veranstaltungen statt. Am 21. September wird Nikolai Bersarin referieren über den prophetischen Schrecken der Revolution. Ein Vortrag über Kafkas Roman »Der Prozess«. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte sind also heute dazu aufgerufen, jetzt gleich eigentlich ins ACC zu kommen und mit Bersarin gerne zu diskutieren. Und am 28. September wird Jörg Finkenberger über das Verhältnis von Romantik und Revolution einen Vortrag halten. Alle weiteren Infos zur Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution findet ihr unter spektakel.blogsport.de. Und in diesem Sinne verabschiedet sich hier am Mikrofon Lukas Hohlfeld.